So, Teflon. Hallo? Bumsi? Ja? Ja? Wer ist da? Wer wohl? Patricia? Sau. Hä? Ja? Na, du geile Sau. Ja. Na? Hier, sprengst du alle Streams, oder was? Wie kommt das, dass du bei mir anrufst? Ja, ich hab dich on air gehört. Hast du, mein, hast du meinen Pimmel vermisst? Genau. Oh Mann, ey. Und wie geht's dir? Ja, toll, wegen dir kriege ich jetzt lauter Queries, weißt du das? Warum denn? Ja, weil du gesagt hast, ich bin die geilste Sau und jetzt habe ich wieder mindestens 10 Queries auf. Ey. Ja, Jungs, ich muss euch ganz ehrlich sagen, die wiegt 250 Kilo so ungefähr. Voll abgefuckt, fett und hässlich, Pickel on Ende. Genau. Und gehbehindert bist du auch noch, ne? Ja. Und stehst auf Viber, oder? Ja. Aha. Das ist gar nicht mal und sonst, ey, wie geht's deiner Mama? Hä? Wie geht's deiner Mama? Die wohnt nicht mehr hier. Wie? Die ist ausgezogen. Okay, geil, darüber brauchen wir nicht reden. Sonst, wie geht's dir sonst? Mir geht's prima. Ja? Und was macht die Liebe bei dir? Gar nix. Gar nix? Nö. Und hast du jetzt schon mal ordentlich... Hast du? Also richtig mal... Oh. Ah, ja. Ey, du musst mir mal die neuen Jingles anhören, da hörst du mich stöhnen, ey. Echt? Ja. Stöhn mal. Nein, du. No. Tön mal. Aber nein. Hast du denn schon mal so richtig... Wie? So, ja, so halt... Ja, komm, stöhn einmal für mich und dann... Nee, warum soll ich denn stöhnen, Mann? Bist du verrückt? Wieso nicht? Ich muss es dir besorgen, damit du stöhnen sein, aber du musst... Hast du denn... Ich sag ja nicht, dass du jetzt... Ob du schon mal gestöhnt hast, sondern... Hast du schon mal jetzt so richtig mal hier mit jemandem... du weißt schon... Hä? Oh mein Gott. Ja? Ja. Echt? Wer hat dich denn eingeritten? Das sag ich nicht. Sag mal, kennen wir den? Ha? Kennen wir den? Wieder einer aus dem Internet? Weiß ich nicht. Sag mal. Nein, nein. Ja, ja, du hast du, du holst dir doch immer die Leute aus dem Internet. Nein. Ja. Ganz wahr. Natürlich. Nee, du. Nee? Nee. Und wie, und wie oft hast du schon so... Hä? Du? Du bist so dumm, ey. Ja, wie freck bist du denn, Alter? Oh mein Gott. Ein Stück, Alter. Sag nicht, ich bin dumm. Ja. Ja, sag mal jetzt. Sag mal, und wie oft schon? Hast du erst einmal und... Oder? Und warst du mit dem zusammen? Ja, ich war mit dem. Wie lange? 3 Monate. Hä? 3 Monate. Ja, heftig mal. Ohne Scheiß. Und hast du schon mal mit, wann habt ihr denn das erste Mal so gemacht? Wie lange wart ihr da zusammen zu der Zeit? 2 Monate. 2? Ja. Ach, das geht ja eigentlich noch. Und doch, das wäre richtig und hätte ich voll beschissen, wa? Naja. Warum seid ihr nicht mit zusammen? Sag ich nicht. Ist doch, sonst ist doch meistens so, wenn du eine alte und jung warst, dann... Hä? Wenn du eine alte und jung warst, dann rennt sie dir doch dein ganzes Leben hinterher, oder nicht? Nee. Hä? Nö, nö. Nee? Nee. Aber war trotzdem schönes. Und jetzt wird's immer mehr davon, oder? Klar. Dann kann ich auch mal jetzt. Dir. Dann kann ich. Hä? Am besten mit dir. Ja, Standard. Auf jeden Fall. Aber ich hab eine Freundin und deswegen mache ich das nicht. Ach so. Ja. Hm. Aber freut mich, dass du jetzt auch ein bisschen Spaß am Leben hast. Ja. Ich meine, die Zeiten waren ja nicht sehr gut, wo. Na, du weißt, wo deine Eltern dich geschlagen haben. Ja, ich hab immer noch Narben und alles Mögliche. Und wo sie gesoffen haben. Ja. Ne? Total. Ne? Ja. Ja. Ne? Aber sonst geht's dir gut, ja? Und hast schon einen neuen Typen im Aussicht? Nee, du. Immer noch nicht? Ich warte noch auf dich. Auf mich? Ja. Ja, da kannst du noch ein bisschen warten, glaube ich. Ja. Okay, Patricia, ne? Freut mich. Wie sind denn so deine, wie sind denn so deine Listenerzahlen? Meine Listenerzahlen? Ja. Ach, ganz gut eigentlich, ne? Ungefähr? Ich bin nicht mehr so oft am R, sagen wir mal so. Aber wie sind die denn so ungefähr? Sag mal so eine Zahl. Selbst rein. Hä? Hör doch selbst rein, ey. Was? Hör doch selbst rein. Nee, kein Bock, ich bin zu beschäftigt. Oh. Sag mal. Nein, das ist Geheimnis. Was ist Geheimnis? Wenn ich kann weniger ich... als ihr habt. Das ungefähr 60, oder? Ein bisschen mehr. 70? Noch ein bisschen mehr. Wow. Das ist ja fast so viel wie unsere Playlist. Wie eure Playlist? Ja. Das macht nix. Okay, alles klar, Patricia, ne? Denk dran, ne? Ja, ja. Bleib fit im Schritt und so, ne? Und prima in der Vagina. Und denk dran, ne? Okay. Du könntest die Nächste sein. Jo. Alles klar, grüß deine Mutti von mir, ne? Mach ich. Und wenn sie mal zu Hause ist, dann rufst du mich an und dann telefoniere ich nochmal mit ihr, ja? Jo. Okay, tschüss. Ciao. Tschüss. Ah ja, das war also das Missstück Patricia. Okay, nein. Alles klar, machen wir hier weiter. Wir machen jetzt hier weiter. Das ist ja von Black Music. Black Music auf jeden Fall. Das ist korrekt. Sie ist korrekt auf jeden Fall. Weil sie hat für mich immer ein Herz offen. Und sogar nicht nur ein Herz, sondern auch die Beine. Nein. So, okay, wir machen auf jeden Fall jetzt ein bisschen weiter.